Am Morgen, am Abend. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht möchte ich so an ihrer Seite gehen. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht, Fräulein, können Sie das nicht verstehen? Ein Wort nur, ein Blick nur, ein süßer, zarter Kuss, damit setze ich Ihr Herz in Brand. Dann werden Sie sagen, es war mir ein Genuss, warum haben wir uns früher nicht gekannt? Denken Sie daran, dass der rechte Mann Sie von Herzen glücklich machen kann. Denn mit einem Mann, den man lieben kann, fängt ja erst das Leben für Sie an. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht könnte so unendlich viel geschehen. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht, ja, die Liebe ist doch wunderschön. Mein schönes Fräulein, Sie wollen verzeihen, Sie sind so schrecklich allein, oh ja. Mein schönes Fräulein, hören Sie mich an, ob man das nicht ändern kann. Denken Sie daran, dass der rechte Mann Sie von Herzen glücklich machen kann. Denn mit einem Mann, den man lieben kann, fängt ja erst das Leben für Sie an. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht könnte so unendlich viel geschehen. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht, ja, die Liebe, ja, die Liebe, ja, die Liebe ist doch wunderschön.